Nach dem Tode Pipins hält eine Zeit seine Witwe Bertrada die beiden uneinigen Söhne Karl und Karlmann zusammen. Sie erreicht, verbündet mit dem fränkischen Adel, die Vermählung ihrer beiden Söhne mit den langobardischen Königstöchtern Desiderata und Gerberga. Der Papst Stephan ist vergebens mit Beschimpfungen des Langobardenvolkes wie mit versteckten Drohungen gegen diesen Ehebund Sturm gelaufen. Bald aber offenbart sich, dass die Mutter die Einigkeit der Söhne nicht zu erhalten weiß. Karl braucht bei einer aquitanischen Erhebung Hilfe, der Bruder gewährt sie nicht. Obwohl der König trotzdem mit den Aquitaniern fertig wird, ist doch die Freundschaft der beiden zerbrochen. Karl bricht mit Desiderata und schickt sie schimpflicherweise ihrem Vater zurück. Im selben Jahre, 771, stirbt Karlmann und seine Witwe flüchtet mit ihren beiden Söhnen nach Pavia, da Karl ihr Erbrecht beiseite geschoben hat. Gerberga und Desiderata treiben den empörten und gedemütigten Desiderius zur Rache. Er fordert vom Papst, dass er die Söhne Karlmanns salbe. Als dieser es verweigert, rücken die Langobarden wieder vor Rom. Wiederum vergebens, denn Karl kommt rasch dem Papste zu Hilfe. Der Hilferuf erreicht den König im Felde. Er hat im Jahre 772 den Krieg gegen die Sachsen durch eine Reichsversammlung beschließen lassen. Noch im selben Jahre ist er zum Kampf aufgebrochen. Er erobert die Eresburg und lässt die Irminsul, das sächsische Nationalheiligtum, zerstören. Das hochgehaltene, mit Weihgeschenken geehrte hölzerne Denkmal war ein Abbild der Weltesche Yggdrasil. Die Engern, gegen die der erste Feldzug gerichtet war, erlangen aber Frieden, da Karls Vermittlungsversuch in Italien gescheitert ist, er also ins Feld muss. Mit zwei Heeren rücken die Franken in Italien ein. Das eine unter Karl selbst geht über den Mont Cenis, das andere führt sein Oheim Bernhard über den seither St. Bernhard genannten Jovisberg. Die Langobarden, die am Ausgang der Pässe an den Flussklausen den Angriff abweisen wollen, unterliegen trotz ihrer Tapferkeit. Desiderius wendet sich nach Pavia, sein Sohn Adalgisus mit Gerberga und den Karlmann-Söhnen wirft sich nach Verona. Aber Karl bringt beide Festungen zu Fall, doch vermag Adalgisus nach Byzanz zu entkommen. Gerberga indes mit ihren Kindern verschwindet aus unseren Augen. Bestenfalls haben sie in einem Kloster lebenslängliche Haft gefunden. Noch vor der Kapitulation des Desiderius findet Karl zu einem Besuch in Rom Zeit, wo ihn Papst Hadrian mit großen Ehren als Patricius begrüßt. Dafür erreicht er die Bestätigung der Pipinschen Schenkung. Desiderius verliert seine Krone. Auch ihm öffnet sich das Kloster. Karl aber nimmt den Namen König der Franken und Langobarden an. Er belässt also die eroberten Gebiete als ein Reich, das nur durch seine Person mit dem Frankenreich verbunden ist. Nach Süden wendet sich der Vorstoß der Franken nicht. Der Herzog von Spoleto unterwirft sich wohl, aber der von Benevent bleibt die ganze folgende Zeit unabhängig. Ohne eine Flotte wäre die Eroberung wohl kaum rasch vonstatten gegangen, hätte auch den Zusammenstoß mit Byzanz gebracht, den der König jetzt nicht brauchen kann. Das alte Langobardenreich ist tot. Die Langbärte sind dem Schwert der Franken wie dem Hass der Päpste erlegen, der sie verfolgt, seit sie nach 200-jährigem Zaudern spät, zu spät, ihre Hand nach der ewigen Stadt ausstrecken. Dieselben Langobarden, deren Königin Theudelinde den herrlichen Domschatz von Monza der von ihr selbst erbauten Kirche gestiftet, deren König Grimoald zu Ehren des Erzbischofs Ambrosius ein großes Kloster gegründet, nur einige Gaben aus vielen, wurden vom Papst Stephan in einem Brief an die Frankenkönige eine treulose und stinkende Nation genannt, die nicht einmal zu den Nationen gerechnet wird und von der gewiss die Aussätzigen ihren Ursprung haben. Die Langobarden sind das Beispiel eines durch die Propaganda des Papsttums zerbrochenen Volksschicksals. Wir werden in der deutschen Geschichte erschütternde Gegenstücke dazu erleben. Im Norden ist der Krieg mit den Sachsen erneut losgebrochen. Über den Volksstamm, der als einziger unter den Deutschen noch an seinem alten Glauben und ebenso zäh an seiner alten Art und seinem alten Boden festgehalten hat, seit den Tagen des Tacitus nur wenig sein altes Siedlungsgebiet verändernd, bricht nun der Eroberungskrieg herein. Die Sachsen haben im Frieden noch kein Oberhaupt, nur im Kriege wird, und dies durch das Los, ein Herzog gewählt. Indes, das ist die große Merkwürdigkeit der sächsischen Zustände, besteht eine Art Repräsentativverfassung, gewissermaßen ein Vorläufer der späteren Parlamente, in dem alljährlich zum Markloh an der Weser aus jedem Gau je 12 Vertreter jedes Standes, des Adels, der Frielinge, also der Freibauern, und der Liten, der Hörigen, zur gemeinsamen Beratung zusammenkommen. Zwischen diesen Ständen, auch zwischen dem Adel und den Frielingen, besteht ein Eheverbot bei Todesstrafe. Und der Adel genießt ein vielfach höheres Wehrgeld als die Freien. Die Sachsen zerfallen rein geografisch in die vier Stämme der Engern an der Weser, der West- und Ostfalen, westlich und östlich von ihnen, und der Nordalbingier zwischen Elbe und Eider. In rassischer Hinsicht werden sie nordisch und fälisch gewesen sein. Das ungeheuer erstarkte Frankenreich braucht Sicherheit an den Grenzen, und die Sachsen sind immer unruhig, gerne zum Kampfe bereit. Überall ist die Frankenherrschaft über den Rhein gegangen, die Lücke im Norden muss noch ausgefüllt werden. Der Krieg gewinnt über die Reichsnotwendigkeit hinaus zugleich den Charakter eines Religionskrieges mit allen Grausamkeiten, die den Religionskriegen stets in der Welt eignen. Hier wirken die Autorität und der Fanatismus eines Bonifatius nach. Wir halten in der ersten Generation nach seinem Tode. Der Reformator der fränkischen Kirche, der Bekehrer der Thüringer und Hessen, hat eine religiöse Stimmung entfesselt, die noch der Generation Karl Martells fremd war. Mit Leidenschaftlichkeit wird der Angriff geführt. Die Sachsen verteidigen ihren Glauben und ihre alten Götter, indem sie ihre Freiheit verteidigen. Wenn wir auch heute noch bei diesem Kampfe mit dem Herzen auf ihrer Seite stehen, wenn wir als Kinder, gleichgültig welchen Stammes, unser Herz bluten fühlen, als wir vom Fall der Irminsul, vom Sturz der Donaueiche lasen, vom Ende der sächsischen Freiheit, so ist es zunächst die tiefe Ergriffenheit, die jeden erfasst, der den Kampf eines Volkes für seine Freiheit und sein Recht beobachtet, das ewige Lobpreisen dessen, der für seine Hausaltäre kämpfend ein Beschirmer fiel, ehrt den Sieger größere Ehre, ehret ihn das größere Ziel. Es ist aber auch die aus den Tiefen des Gemüts dringende Empfindung für den Glauben unserer Altvorderen, der uns heute noch ergreift als die Jugend- und Heldenzeit unseres Volkes. Und doch ist kein Zweifel, die sächsische Freiheit musste sinken, um ein höheres, die deutsche Einheit gestalten zu helfen.